Ich glaube, auch wenn Sie die letzte These überspringen mussten, dass doch ein äußerst eindrucksvolles Bild ergeben hat von der tatsächlich ja enorm tiefgreifenden wirtschaftlich-politischen Ausbeutung Italiens, des besetzten Italiens durch Deutschland. Und Sie haben das ja durch die These angereichert, dass das durchaus nicht erst durch den 20. Juli, den 8. September hervorgerufen wurde, sondern eigentlich schon vorher in gewisser Weise angelegt war, was natürlich eine sehr interessante und diskussionsfähige These auch ist. Ja, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, aber hoffentlich doch noch genug, um jetzt auch vor allem die Strukturfragen der deutschen Besatzungsherrschaft in ihrer Auswirkung auf Italien ein bisschen zu diskutieren. Bitte schön, ja, vielleicht sagen Sie, kommen Sie doch hierher, es ist so schlechte Akustik, dass es besser ist, und Ihren Namen bitte auch sagen. Stellen das einfach so. Io sono Brunello Mantelli e volevo fare alcune domande, più che altro domande, ai due relatori, cominciando magari da Clean Camera. Grazie. Nel senso che le domande sono sostanzialmente due, cioè una, quando tu parli del caso d'Italia come caso particolare, mi stavo chiedendo se non c'è in realtà una possibilità di comparazione con la Francia di Vichy. Cioè, nel senso che mi sembra che il caso meno distante dall'RSI possa tutto sommato essere la Francia. Ovviamente non si tratta di casi identici, però di un caso. Tra l'altro nella tua relazione non a caso non hai citato tra i paesi con cui l'RSI si diversifica, non hai citato il caso francese. Quindi volevo chiederti se si trattava di una strada lasciata aperta a una possibile comparazione, o se tu escludi anche e perché una possibile comparazione con la Francia. Un'altra questione riguarda l'uso che tu hai fatto del concetto di policrazia. È ovvio che non è in questa sede che si può discutere in generale, però mi stavo chiedendo quanto rispetto all'azione delle varie istanze tedesche in Italia si debba parlare di policrazia, pur senza escludere che dalla Germania arrivino impulsi in questo genere, ma per quanto riguarda poi l'azione di queste forze in Italia, si può parlare di policrazia o non piuttosto di autonomia funzionale, cioè di conflitti che nascono dal fatto che esistono strutture che hanno logiche tra loro parzialmente differenti e che quindi si muovono con una notevole autonomia funzionale, ma non con una completa indipendenza l'una con l'altra. Tant'è vero che tutto sommato poi in Italia, come tu hai spiegato, l'azione di queste varie istanze non porta a una radicalizzazione, ma porta casomai alla prevalenza di una linea morbida, tra virgolette, rispetto all'Italia, no? E questo in qualche misura contraddice, almeno in generale, lo schema policratico, o almeno alcune interpretazioni dello schema policratico, o no? Bueno, questa è una domanda, poi non sono certo. Poi volevo anche porre un paio di domande a Maximiliano Rieder, e cioè la prima riguarda il problema della sfruttamento-collaborazione, adesso molto in fretta, in ambito economico, nel senso che mi pare che si può senz'altro parlare di una dimensione di collaborazione economica, se si tiene conto però che già prima dell'8 settembre, come del resto emergeva anche dalla relazione, i rapporti Italia-Germania erano fortemente squilibrati, cioè in realtà la subordinazione è avvenuta prima dell'8 settembre. E quindi in questo senso quello che il tipo di collaborazione che poi si instaura fra istanze dell'RSI e la Germania è una collaborazione che viene dentro un... Wollen Sie gleich antworten, vielleicht doch ein bisschen. Ja, auf die Frage des Vergleichs bin ich gar nicht weiter eingegangen, weil das vielleicht noch mal ein eigenes Thema erfordert hätte. Natürlich gibt es eine Reihe von Staaten, mit denen man Italien vergleichen könnte, von der Grundstruktur her, weil bestimmte Mechanismen in vielen Staaten auftauchen. Man kann auch Teilkonflikte könnte man mit anderen Staaten vergleichen. Aber der Staat, der am nächsten von der Art der Ausübung der Herrschaft ist, würde ich sagen, ist Dänemark und nicht Vichy. Frankreich ist ein ist nochmal ein sehr, sehr schwieriger Fall, weil man auf der einen Seite das unbesetzte, also kollaborationistische Frankreich hat und auf der anderen Seite das besetzte, in dem die Militärverwaltung in klassischer Form ausgeübt wird, die aber gleichzeitig wieder unterminiert wird im Laufe der Jahre durch Ansprüche des Auswärtigen Amts und der SS. Da gibt es auch parallele Mechanismen. Ja. Aber was jetzt den Bezug direkt zu Vichy angeht, so gibt es da nicht so eine ausgefeilte Besatzungsstruktur und auch nicht die Funktion, die der deutsche Botschafter für Oberitalien hatte, die fehlt da. Also ich würde sagen, man kann einzelne Elemente vergleichen, aber nicht sagen, jetzt die beiden Systeme wären sich besonders nah. Natürlich, der Mechanismus, eine informelle Herrschaft auszuüben, der ist ähnlich, aber es kommt zu einer anderen Ausprägung aufgrund von anderen Grundkonstellationen. Und damit wollte ich zu der zweiten Frage übergehen. Der Polykratiebegriff bedeutet für mich nicht notwendigerweise eine Radikalisierung. Er kann teilweise zur Radikalisierung führen, aber es kann auch zu einer Rationalität der Ausbeutung kommen, die de facto vielleicht auf eine etwas weichere Linie hinausläuft, weil man immer schaut, wie viel kann die Kuh überhaupt leisten, die man da melken will. Und ich würde sagen, dass nicht von vornherein dieses polykratische System auf eine verstärkte Radikalisierung hinauslaufen muss, zwingenderweise. Es hängt sehr von den Akteuren ab auf dem Schaub, welche Politik die nochmal vertreten. Es hat in Italien, ist es natürlich auch zur Radikalisierung gekommen. Im Sektor der Partisanenbekämpfung kann man sehen, dass diese Struktur eben nicht zu einer weicheren Linie, sondern zu einer zunehmenden Verhärtung führt. Ich glaube, wir sprechen im Übrigen auch nicht ganz von dem gleichen Begriff Polykratie. Ich habe nämlich diese Unterscheidung zwischen Autonomia Funktionale und Polykratie nicht ganz verstanden. Polykratie, das Charakteristikum besteht für mich darin, dass es einen Einigungszwang gibt für diese konkurrierenden Organe, dass die nicht autonom voneinander agieren können, sondern immer gezwungen sind, auf einen Gesamtrahmen Rücksicht zu nehmen. Ich weiß nicht, Herr Schreiber, wollten Sie dazu etwas sagen? Dann warten wir vielleicht noch nicht. Ja, jetzt. Du auch. Oh. Schreiber Militärgeschichtliches Forschungsamt Freiburg. Im Hinblick auf die eben von Herrn Klinkhammer erwähnten Einfluss der Polykratie, der polykratischen Struktur auf den Partisanenkampf wäre ich außerordentlich vorsichtig, da von einem Einfluss polykratischer Verhältnisse zu sprechen. Denn wir haben am Anfang vielleicht, aber ungefähr seit der Befreiung Roms, speziell dann im August 1944, eine Übernahme, eine zentrale Lenkung des Partisanenkampfes, Antipartisanenkampfes in Italien durch Kesselring. Auch Wolf steht unter Kesselring, er handelt in eigener Verantwortung, aber nach Weisung von Kesselring, also hier wird zentralisiert, und wenn Sie sich die Nachkriegsäußerungen von Kesselring durchlesen, dann werden Sie feststellen, dass er es war, der im Grunde genommen eine militärische Struktur des Partisanenkampfes, Antipartisanenkampfes in Italien durchsetzte und immer wieder betonte, dass dem Kampf hinter der Front die gleiche Bedeutung wie vor der Front oder an der Front zukommt, dass er nach den gleichen Grundsätzen mit den gleichen Waffen organisiert werden muss, und hat das auch in der Tat umgesetzt. In Italien wurden nicht irgendwelche Einheiten eingesetzt, nur von der SS oder vom SD, sondern es waren ganze Divisionen des Heeres, manchmal drei Divisionen auf einmal im Einsatz. Dankeschön. Vielleicht kann Herr Petersen und Frau Priester zunächst auch noch etwas sagen. Ja, nur zu dem Begriff der Polykratie. Das Interessante an den Thesen von Herrn Klinkhammer scheint mir zu sein, dass man bislang vor allen Dingen von Seiten der italienischen zeitgeschichtlichen Forschung dieses Nebeneinander und Gegeneinander deutscher Dienststellen in Italien weitgehend funktional erklärt hat, als ein abgekartetes, hinter den Kulissen abgekartetes Spiel zwischen weicher und härterer, zwischen brutaler und kooperativer Linie, um ein Maximum Damnum, um eine größtmögliche Ausbeutung des italienischen Potenzials, wie Herr Klinkhammer das heute Morgen dargestellt hat, zu gewährleisten. Die Forschungen jetzt von Herrn Klinkhammer scheinen zu zeigen, dass diese Polykratie doch enorme innere Reibungsverluste auf der deutschen Seite produziert hat und dass es hier Freiräume für die italienische Seite gegeben hat, die auch zum großen Teil genutzt worden sind. Also dieses Scheitern etwa der Sauke-Organisation in Italien scheint mir doch sehr eindrücklich zu sein, dass hier ein großgestecktes und nur mit enormer Repression erreichbares Ziel völlig gescheitert ist und dass die deutschen Dienststellen das ja auch als einen völligen Bankrott der deutschen Autorität in Italien empfunden haben, Saukel und andere. Und mir scheint, dass man hier sozusagen diese Kooperation oder dieses Nebeneinander von deutscher Besatzungsmacht und Republik von Salo doch unter völlig neuen Perspektiven sehen muss. Also das scheint mir doch das Interessante an diesem Beitrag zu sein. Ja, Frau Priester, ich weiß nicht, ob Sie in die Richtung... Priester Münster, ich habe nur eine kleine Frage an Frau Rieder. Ich habe Ihre Ausführungen so verstanden, dass Sie der Ausbeutungsthese, wie sie von Colotti und anderen vertreten wird, entgegentreten bzw. sie zu relativieren versuchen, indem Sie am Abschluss Ihrer eigenen Ausführungen dann die These aufgestellt haben, Ausbeutung und partielle Kooperation. Nun habe ich aber Ihre empirischen Ausführungen, also dieses erdrückende Zahlenmaterial, nur so verstehen können, als habe es sich allein um Ausbeutung gehandelt. Und die Frage ist, ob die partielle Kooperation nicht vielmehr den Modus der Ausbeutung selbst, also den Modus, mit dem die Italiener auf das Ansinnen der Ausbeutung eingegangen sind, bezeichnet. Das scheint mir sonst nicht von der Empirie her nicht stimmig zu sein, Ihre These. Also sozusagen die Zustimmung zur Selbstausbeutung, die Sie damit dann geduldet, toleriert oder auch aktiv gefördert haben. Vielen Dank, wenn Sie darauf hin. Wollen Sie gleich antworten? Es war erst auch schon eine andere Frage. Ja. Ja, ich möchte dazu sagen, dass ich partielle Kooperation so verstehe, dass ich kam da in meinem Vortrag nicht mehr dazu, dass ab Frühjahr 1944 das Wirtschaftsministerium der Repubblica Sociale ja auch einen eigenen Apparat aufgebaut hat, das versucht in Form dieser Industrieausschüsse versucht hat, den Deutschen sukzessiv den Zugriff zu entziehen. Das funktioniert teilweise. Die partielle Kooperation sehe ich auch darin, dass eben verstärkt eben ab Anfang 1944 eben an die Auftragsverlagerung angeknüpft wurde, die seit 1941 bestand, weil man ja die Verlagerungen ja als Staat weiterhin als staatliche Aufträge gehandhabt hatte. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das ist im Umfang von 3,5 Milliarden Reichsmark sind Güter hin und her transportiert worden, also ohne teilweise Mitarbeit italienischer Industriebetriebe wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Das war keine Sabotage sozusagen, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Ich würde auch sagen, also um da noch auf diese Vichy-Sache einzugehen, also da ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass ein Großteil des Personals, des Besatzungsapparates hier von Vichy übernommen, also von dem deutschen Besatzungsapparat aus Frankreich übernommen wurde. Rahn war ja auch vorher an der Botschaft in Paris zuständig. Ja. Ich erinnere mich, was war das nochmal? Darf ich Sie nochmal fragen? Würde ich Ihnen zustimmen, ja. Das, weil es eben ab 1941 die Dienststelle eines Wehrwirtschaftsoffiziers gab, der sich ja sehr stark eben mit Überlastung von Patenten, mit Preisfestsetzung und so weiter beschäftigt hat. Und aus diesen seinen Berichten geht hervor, dass eigentlich von italienischer Seite damals schon, also in der Zeit der Kooperation, ein sehr großes Abneigung bestand, in Unterlagen, in interne Bilanzen, Unterlagen Einsicht zu gewähren. Also es ist so ein ganz schmaler Grat, würde ich sagen, an Kooperation. So. Waren noch zwei Fragen? Sie da? Ja. Entschuldigung. Mi chiamo Massimo Sani, sono della Radio Televisione Italiana per programmi storici. Ma sono veramente, ho ascoltato con molta attenzione e con grande interesse sia l'intervento dell'amico Klinkhammer che l'intervento della signorina Schieder. Una dimensione, non dico sconosciuta, ma in gran parte poco conosciuta, è venuta fuori da questi due interventi. Quello che ha detto Klinkhammer all'inizio, nella Wolfschanze, Mussolini ha subito un diktat da Hitler, questo appariva chiaro a tutti, ma in termini così, così franchi non era stato ancora espresso, e questo dà tutta una serie di conseguenze su tutti i problemi che hanno seguito. Volevo chiedere al dottor Klinkhammer se è stato mai fatto uno studio sull'atteggiamento tedesco, o meglio, sui documenti tedeschi in base ai problemi costituzionali, ai problemi di diritto internazionale, in merito al periodo che va dal 25 luglio all'8 settembre. Cioè, il 25 luglio ha significato il crollo del regime fascista in Italia, ma un cambio di governo contemporaneamente nell'Italia fascista sotto la figura istituzionale della monarchia e del re. Ossia, in Italia Mussolini era caduto, quindi il grande alleato, diremo, politico di Hitler era caduto, ma lo Stato italiano aveva proseguito nella politica, diremo, di alleanza con un altro governo. Ora Hitler, o meglio il governo tedesco, aveva riconosciuto questo cambiamento, cioè per il governo tedesco lo Stato italiano continuava ed era rappresentato da un altro governo oppure no? Ecco, al momento dell'8 settembre che cosa succede? Succede che il governo italiano, evidentemente credo riconosciuto dal governo tedesco, chiede per ragioni belliche l'armistizio agli alleati. Qui si pone improvvisamente un problema giuridico di diritto internazionale, cioè se un'alleanza poteva essere rivista sulla base di una condotta militare oppure se questo non era così. Allora venne fuori la famosa tesi del tradimento, che andò avanti e credo che venga tuttora poi in realtà tollerata anche da molti rappresentanti del governo tedesco di oggi, cioè è da grande parte del popolo, no? Una tesi ovviamente obsoleta, assurda, che però trova ancora credito, no? Ecco, a questo punto i tedeschi calano in Italia a forza. Perché calano in Italia a forza? Sono autorizzati a farlo o hanno puramente un problema militare? Naturalmente lo fanno per un problema militare, perché ovviamente il governo istituzionale italiano è quello del re, quindi potrebbe benissimo anche avvenire di contatto. Lo fanno ovviamente per problemi militari, per non essere troppo facilmente invasi dagli italiani. Da questo punto di vista poi il problema diventa militare completamente, quindi l'Italia è chiaramente diventa una terra di conquista. Ecco, allora a me interessava sapere, questo periodo dei 45 giorni di Badoglio è stato studiato a fondo oppure è rimasto così ancora nel vuoto? Mi interesserebbe molto saperlo, grazie. Grazie. Purtroppo possiamo chiuderla, se c'è una ultima domanda del signore. Del Fabbro aus Florenz. Ich möchte eine Frage anschließen, die mein Vorredner teilweise schon angesprochen hat. Und zwar taucht in dem Vortrag von Klinkhammer das Konzept der, sagen wir so, einer mentalen Einordnung der in Anführungsstrichen, des in Anführungsstrichen besetzten Landes auf. Und da finde ich es interessant, dass eigentlich zweierlei Konzepte miteinander konkurrieren. Das ist einerseits ein Konzept der Italophilie, das auch vielleicht einiges gemildert hat gegenüber diesem besetzten Land. Aber andererseits tritt wieder diese These des Verrats auf. Also eine Sache, die auch schon vor dem Ersten Weltkrieg dann herkommt, im Zweiten Weltkrieg sich in gewisser Weise wiederholt und auch dazu führt, dass speziell Italiener, ich spreche jetzt da exakt die italienischen Militärinternierten an, schlechter behandelt wurden als viele andere Kriegsgefangene im Deutschen Reich, was ihren Status und ihre reale Lebenssituation anbelangte. Und diese beiden Konzepte konkurrieren in gewisser Weise miteinander, wenn da vielleicht noch was dazu sagen kannst. Danke. Ja, Herr Klinkhammer, Sie waren zweimal noch angesprochen, haben Sie noch ein Schlusswort? Sie können aber auch nein haben, ich glaube, Sie haben aber alles beantwortet. Ja, nochmal zu den einzelnen Interventi. Herr Schreiber, ich sehe diese Sache etwas anders, aber ich glaube, das kann man hier in der Kürze gar nicht weiter darlegen. Da muss ich dann auf mein Buch verweisen, wo ich das versuche, etwas genauer zu schildern, wie sich diese Eskalation der Repression darstellt. Herr Petersen, vielen Dank für die Präzisierung. Ich glaube, das hat mein Anliegen ziemlich genau getroffen. Und da würde ich sagen, Sie haben auch den Punkt beschrieben, wo ich mich etwas von Colotti entferne, der eigentlich in seinem zentralen Buch von 1963 dieses Szenario schon genau beschrieben hat, ohne dass er den Begriff der Polykratie jetzt benutzt hätte, aber de facto ja doch diese Divergenzen innerhalb der Militärverwaltung sehr gut gefasst hat, allerdings eben unter dieser Ausbeutungskategorie. Und da würde ich mich dann etwas von abheben. Massimo Sani, was den Zeitraum, den die 45 Tage der Regierung Badoglio angeht, so gibt es eine ganze Reihe von Studien, erschöpfend ist sowas nie zu behandeln. Ich kann jetzt nur auf den Aufsatz von Elena Agarossi verweisen, der jetzt in dem Sammelband von Lill herausgegeben drin ist, wo wahrscheinlich auch einige weitere bibliografische Angaben zu finden sind. Ansonsten hat das Istituto Nazionale in Mailand, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann diesen Band über die 45 Giorni herausgegeben, der immer noch, auf den immer noch zu verweisen ist als zentralen Band. Was auf die juristischen Fragen der Anerkennung der Regierung Badoglio, was das angeht, so hat man natürlich nach dem 25. Juli mit der Regierung weiter zusammengearbeitet und die als italienische Regierung anerkannt. Aber das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil gleichzeitig Hitler schon den Sturz Mussolinis als Verrat betrachtet hat, als persönlichen Verrat an sich selbst, weil dieser Sturz Mussolinis eben das Bündnis der beiden Bewegungen in Frage gestellt hat. Es war eben nicht nur ein Bündnis von Staaten, sondern ein Bündnis von faschistischen Bewegungen. Insofern war in nationalsozialistischen Augen die Legitimität dieser Regierung schon in Frage gestellt. Und mit dem Ausstieg aus dem Bündnis war dann die Legitimität der Regierung in deutschen Augen allemal in Frage gestellt. Und diese Verratskategorie, die hat man geradezu funktional eingesetzt, um diese Regierung nicht mehr anerkennen zu müssen, um an anderer Stelle eben eine neue faschistische Regierung machen zu können, der die ideologische Legitimität zukommen sollte. Um juristische Fragen hat man sich in dem Moment nicht weiter gekümmert. René, was deine Bemerkung angeht über die Frage der Mentalität, ja, ist ein interessanter Punkt, wie das so verschiedenartig eingesetzt werden kann, die Militärinternierten einerseits und diese Italophilie in Italien selbst, die gewisse positive Auswirkungen zeitigt. Ich glaube, entscheidend ist der Punkt, dass diese Kategorie der südländischen Mentalität für die Italien-Repräsentanten vor Ort in Italien einen funktionalen Wert hat. Nämlich funktional insofern, als darüber besser Kollaborationsmechanismen durchzusetzen sind. Man kann damit den Konsens, also einen Teilkonsens in der Bevölkerung organisieren, anders als man, das kann man mit repressiven Maßnahmen nicht, wenn man eine totale Kontrolle über die Bevölkerung erzielen will und versucht, die zum Arbeitseinsatz nach Deutschland zu deportieren, dann ist der Konsens sofort in Frage gestellt. Insofern diente diese Mentalitätskategorie auch ein bisschen dazu, das Kollaborationskonzept durchzubringen. Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, der Zeitpunkt der deutschen Besetzung Italiens ist ein entscheidender. Wenn man sich kurz vorher gibt es diesen Europaplan von Ribbentrop, wo er sich Gedanken über die Beherrschung des nationalsozialistischen Europa macht, um das zukünftige Aussehen. Und Rahn macht als Grundlage seines Einsatzes in Italien, er schreibt eine Denkschrift, die im Grunde genommen diese Kollaborationsmechanismen festschreibt, sozusagen als seine eigenen Bedingungen, um diese Aufgabe in Italien zu übernehmen. Und offenbar war die NS-Spitze zu diesem Zeitpunkt bereit, vielleicht auch wegen der Bündniserfahrungen, nunmehr mehr auf die Rationalität der Ausbeutung als auf strikte ideologische Gesichtspunkte zu achten. Ja, ich glaube, ich muss leider an diesem Punkt dann die Sitzung schließen. Wir können dieselben Diskussionen, nehme ich an, in den weiteren Sektionen immer wieder aufnehmen, weil es ja immer um Grundfragen auch der Besatzungsstruktur geht.